Wissenschaft, der Podcast. Hey Leute, ich bin Natalia von der Kommunistischen Partei und wir nehmen heute einen weiteren Podcast für unser Theorieorgan Klassenkampf und Wissenschaft auf. Und zwar beschäftigen wir uns weiter mit den anstehenden Bundestagswahlen. Im ersten Teil unseres Podcasts haben wir uns damit beschäftigt, in welchem politökonomischen Kontext die Wahl eigentlich stattfindet. Welche größeren Parteien und linken Parteien, die antreten, haben wir uns angeschaut und was die so vertreten. Und wir haben einen Blick in die Theorie und Geschichte geworfen, also was es mit Kommunisten und ihrem Verhältnis zu bürgerlichen Wahlen auf sich hat. Hört ruhig rein. Wir befinden uns in dem Kontext, dass wir es mit einer Schicksalswahl zu tun haben würden und jetzt anstünde, die Demokratie zu retten. Aber wir können es nur wiederholen. Das vermeintlich kleinere Übel wird das größere nicht verhindern. Heute, im zweiten Teil unseres Podcasts, wollen wir zwei Fragen aufwerfen. Erstens, können wir die Rechtsentwicklung oder gar den Faschismus an der Wahlurne verhindern? Und zweitens, welche politischen Möglichkeiten haben wir denn zwischen jetzt und dem Zeitpunkt der proletarischen Revolution zum Sozialismus? Also, wir wollen uns mit der Frage nach der Dialektik von Reform und Revolution im Kampf der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus befassen. Ich werde heute vor allem meinen Genossen Jona ausquetschen, der wieder mit mir hier ist. Hey Jona. Hallo, schön wieder dabei zu sein. Auch an dir ist es nicht vorbeigegangen. Man hört in den letzten Wochen immer wieder, es ginge darum, an der Wahlurne jetzt den Faschismus zu verhindern, schlimmstenfalls, notfalls, das kleinere Übel zu wählen im Kampf gegen die AfD. Was sagst du dazu? Naja, also ne, dieses Streckenszenario Faschismus, das ist ja sozusagen die höchstmögliche Steigerungsform von diesem Dilemma mit dem kleineren Übel. Also angesichts des scheinbar drohenden Faschismus scheint ja selbst irgendwie eine schwarz-rote Regierung unter der Führung von Friedrich Merz noch irgendwie manchen Leuten total wünschenswert zu sein. Diese ganze kleinere Übeldebatte wurde ja in der letzten Woche nochmal massiv befeuert durch Friedrich Merz angeblich historischen Bruch mit der sogenannten Brandmauer. Kannst du dazu was sagen? Ja, total. Also ich finde das erstmal, das Krasse ist ja der eigentliche Skandal. Der besteht doch gar nicht darin, dass Friedrich Merz irgendwie bereit war, jetzt in Anführungszeichen in seinen eigenen Worten irgendwie die Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, um auf eine Mehrheit zu kommen oder so. Sondern der eigentliche Skandal besteht doch darin, dass offensichtlich inhaltlich mittlerweile die Überschneidung zwischen der AfD und der sogenannten bürgerlichen Mitte einfach so groß ist, dass irgendwie die AfD ganz ohne irgendwelche Bauchschmerzen diesem Antrag von Merz einfach zustimmen kann. Mhm. Das ist ja der eigentliche Skandal, wenn man das skandalös findet. Ich glaube, wenn man ein bisschen versteht, wie bürgerliche Politik funktioniert, dann ist auch das nicht besonders verwunderlich, ne, dass die CDU jetzt auf einmal... Dann ist es nur noch ein Skandälchen. Dann ist es nur noch ein Skandälchen. Ne? Und also nicht zu Recht, nicht zu Unrecht sprechen wir in unserer Stellungnahme ja auch von einer Allparteienfront, wo in den wesentlichen Fragen, ne, wie der Kapitalismus verwaltet werden soll und so weiter, eigentlich kaum große Unterschiede zwischen den bürgerlichen Parteien bestehen. Hm. Naja, und ich finde also, dass die Empörung der anderen bürgerlichen Parteien, die sich irgendwie als links von der Mitte oder als die linke Mitte oder sowas sehen, der ist natürlich unglaublich heuchlerisch und der soll eigentlich nur davon ablenken, wie nah die sich inhaltlich in Wirklichkeit stehen. Ne? Also, es ist einfach absurd. Also derselbe Typ, der irgendwie vor ein paar Monaten noch gesagt hat, massenhaft abschieben, der ist jetzt auf einmal der Verteidiger der Demokratie gegen den bösen Merz. Ist einfach absurd, ne? Und genau diese Mitte, die ist ja, wenn man die Politik der letzten Monate verfolgt hat, selbst eigentlich aktive Antreiberin des Rechtsrucks, den wir beobachten, der teilweise, wie wir sagen würden, oder wie ich sagen würde, auch schon Formen der Faschisierung eigentlich angenommen hat. Naja, und man muss ja auch sagen, dass das überhaupt nicht der erste Bruch der sogenannten Brandmauer war. Ja, genau, das kommt noch dazu, ne? Das ist eigentlich super absurd. Die meisten können sich wahrscheinlich noch an diese sogenannte Antisemitismus-Resolution erinnern, die vom Bundestag am 7.11. angenommen wurde. Die war natürlich in Wirklichkeit auch überhaupt keine Antisemitismus-Resolution, sondern eigentlich ging es da darum, irgendwie die Palästina-Solidarität als antisemitisch zu diffamieren und vor allem einfach gegen Muslime in Deutschland zu hetzen. Und dieser Resolution konnte die AfD wirklich ohne die leisesten Bauchschmerzen zustimmen. Und das war ein Antrag, der kam genau aus dieser angeblichen Mitte, die sich jetzt so über Merz echauffiert. Ne? Mhm. Also das, diese Allparteienfront, die war einfach da schon in Aktion. Ja, aber beim Thema antimuslimischer Rassismus, Zionismus, Unterstützung für den Genozid und Apartheid gibt es im Bundestag einfach so einen breiten Konsens, dass gar niemand zwingend auf die Stimmen der AfD angewiesen ist. Genau. Aber sie hat natürlich trotzdem mitgestimmt, weil inhaltlich sind sie sich einfach einig in diesen Fragen. Ja, und also diese Brandmauer-Story ist auch offensichtlich ein Wahlkampf-Move jetzt, ne? Das wird mega heuchlerisch so begründet, dass die AfD halt in diesem Fall die Mehrheitsbeschafferin war für diesen rassistischen Entschließungsantrag. Und dass das lokalpolitisch permanent passiert, scheint völlig egal zu sein in dieser Brandmauer-Debatte. Ne? Also vor einem Monat wurde in Sachsen ein AfD-Mann mit Stimmen der CDU in die Parlamentarische Kommission gewählt. Im Weimarer Land in Thüringen haben letzte Woche Linkspartei und Grüne gemeinsam mit der AfD eine Mehrheit beschafft. Also auch da war die AfD Mehrheitsbeschafferin, wenn man so will. Und insbesondere seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 hat die AfD zwar einen ordentlichen Schwenk nach rechts gemacht, wo dann diese Unvereinbarkeit plötzlich zustande kam. Und seither gab es dieses Brandmauergelaber auf die eine oder andere Art. Aber das wurde halt seither nie gehalten. Und jetzt wird so ein großes Ding, ne? Und selbst Scholz hat 2023 in dem Interview gesagt, wenn die AfD bei deinem eigenen Antrag mitstimmt, ist das keine Zusammenarbeit, da kann ja keiner was für. Und jetzt wird es einfach als Wahlkampf-Move genutzt, um auch von der eigenen inhaltlichen Nähe zur AfD einfach abzulenken. Ne? Ja, total. Ne? Also es ist total heuchlerisch, total unglaubwürdig und auch überhaupt nicht jetzt so ein Präzedenzfall, dass es irgendwie zum ersten Mal passiert wäre. Nochmal zurück zu dieser Antisemitismus-Resolution, was daran nämlich nochmal so besonders krass ins Auge sticht, ist, dass damals Beatrix von Storch, ne, diese AfD-Politikerin, sich im Bundestag explizit bedankt hat, dass dieser Antisemitismus, diese sogenannte Antisemitismus-Resolution, den Antisemitismus in Deutschland ganz im Sinne der AfD, ne, primär als ein Einwanderungsproblem, als ein zugewandertes Problem definiert hat. Ne, nämlich, dass Antisemitismus angeblich nicht ein Problem von deutschen Nazis ist. Und ich will an der Stelle nochmal daran erinnern, ne, dass dieser Terroranschlag in Halle, der jetzt gerade 5 Jahre her ist, da wollte ein deutscher Nazi in Deutschland Juden töten. Kein Palästinenser, kein Araber, kein Moslem. Trotzdem haben die es fertiggebracht in dieser sogenannten Antisemitismus-Resolution, das so hinzustellen, als wäre Antisemitismus in Deutschland vor allem ein eingewandertes Problem. Und genau dafür hat sich Beatrix von Storch ausdrücklich bedankt in der Rede, hat es sogar als eine Zeitenwende bezeichnet und begrüßt, dass die Parteien der sogenannten Mitte jetzt endlich auf die Linie der AfD eingeschwenkt sein. Der einzige Unterschied zwischen damals und heute ist, dass es damals einfach überhaupt keinen öffentlichen Aufschrei gab, außer vielleicht so in Teilen der Linken und in der palästinasolidarischen migrantischen Szene so. Und es gab damals auch keine Massendemonstrationen für Demokratie und Menschenrechte oder so. Ne? Obwohl, eigentlich würde ich sagen, dass damals mindestens ein genauso krasser Fall von offener Zusammenarbeit und inhaltliche Einigkeit zwischen AfD und der sogenannten bürgerlichen Mitte gab. Was zeigt uns dieses Beispiel? Das zeigt uns vor allem, dass wenn man glaubt, dass man sich genau auf diese bürgerliche Mitte verlassen kann, wenn es darum geht, den Faschismus zu verhindern, dann heißt es nichts anderes eigentlich, als den Brandstifter zur Feuerwehr machen zu wollen. Mhm. Und genauso ehrlich gesagt auch die Linkspartei, die ja jetzt nicht immer allgemein zur bürgerlichen Mitte gezählt wird, sondern irgendwie links davon stehen soll, die hat sich immer enthalten bei diesem Antisemitismusantrag. Ne? Richtig, so heroisch enthalten, ne? Stabil. Mhm. Stabil genossen, will man sagen. Sollte man zur Kenntnis nehmen. Okay, Jona, würdest du denn sagen, dass die AfD faschistisch ist? Ja, das ist eine Frage, die in letzter Zeit natürlich ständig aufkommt, ne? Also ich würde erstmal sagen, dass es in der AfD definitiv eine faschistische Strömung gibt. Mhm. Das ist jetzt auch nichts Neues und keine große Erkenntnis. Ne? Die gruppiert sich vor allem um Björn Höcke und dessen Verbündeten. Ne? Der ist auch total gut vernetzt in der so militanteren faschistischen Szene in Deutschland. Neben dieser Höcke-Strömung gibt es aber auch eine national-konservative oder auch eher so klassisch neoliberal-nationalistische Strömung. Und seit dem letzten Bundesparteitag scheint es tatsächlich so zu sein, dass die offen faschistischen Kräfte sogar eher wieder an Einfluss verloren haben in der Partei. Eine Zeit lang hat es so gewirkt, als würde der Höcke-Flügel wirklich die Richtung in der Partei im Grunde vorgeben und dominieren. Stattdessen hat dieses Lager um Alice Weidel, die ja auch als Kanzlerkandidatin für die AfD ins Rennen geht, wieder an Boden gewonnen. Die Weidel steht für sowas, was auch in der AfD manchmal bezeichnet wird als eine Melonisierung der AfD. Also so einen moderateren Kurs nach dem Modell der Regierung von Giorgia Meloni in Italien, die sich im Wesentlichen an die Spielregeln des bürgerlichen Parlamentarismus hält und sozusagen im Grunde einfach eine rechtskonservative Regierung stellt. Die kann jetzt natürlich ideologisch faschistische Inhalte vertreten, aber ist als Regierung nicht der Faschismus an der Macht. Ja, und das ist aus meiner Sicht aber auch gar nicht unbedingt jetzt das Entscheidende, welche dieser beiden Strömungen in der AfD gerade die Parteitage dominieren kann. Kann ich dich zu der Melonisierung was zurückfragen? Ist das was die AfD explizit sagt? Das ist unsere Orientierung oder ist das jetzt was du da drin erkennst? Ich würde eher sagen, das ist so eine Art Kampf- und Debattenbegriff innerhalb der AfD. Mhm. Und teilweise auch ein Begriff, der jetzt in so linken Analysen manchmal vorkommt. Also sowohl als auch. Okay, alles klar. Aber in der AfD ist es schon so ein stehender Begriff, der wird von manchen polemisch benutzt, nach dem Motto, guck mal, wir verwässern hier gerade so unser Programm, was sind wir eigentlich für Lappen, wenn wir so weitermachen? Von anderen wird der, ich weiß nicht, ob er auch positiv benutzt wird, aber es ist auf jeden Fall ein Begriff, der in der AfD in den Debatten eine Rolle spielt. Okay, vielen Dank. Das war ein ganz guter Einblick in die Entwicklung der AfD. Welche historische Rolle sie am Ende spielen wird, hängt aber ja natürlich nicht primär von ihrer inneren Dynamik ab und dem Willen ihrer führenden Köpfe, sondern ganz klar von der Gesamtentwicklung des Kapitalismus und eben auch davon, welche Aufgabe die AfD für den deutschen Imperialismus übernehmen kann. Ne? Also wer letztendlich sein politisches Personal in den nächsten Jahren stellen wird und stellen muss. Also Sachen, die da dranhängen, ist die Frage, wie schnell die Kriegsgefahr eigentlich eskaliert, wie brutal das Zeitenwendeprogramm umgesetzt werden muss, das sogenannte Zeitenwendeprogramm, und wie lange das alles im Rahmen der bürgerlichen Demokratie funktioniert. Also unter anderem auch, wie stark der Widerstand dagegen ist und so weiter. Ja, genau. Also das sind ja auch alles Punkte, die wir im ersten Teil des Podcasts schon aufgemacht haben, ne? Wo wir auf die Krise des deutschen Imperialismus und sowas eingegangen sind. Und es wäre total naiv zu denken, dass jetzt irgendwie ein Höcke oder eine Weidel einfach dem deutschen Imperialismus aufzwingen könnte, welche Herrschaftsform hier eingeführt werden soll. Das wäre ein bisschen so eine demokratische Illusion, dass einfach, die werden halt gewählt und dann können sie sozusagen schalten und walten, wie sie wollen und auch dem Kapital ihren Willen aufzwingen. So funktioniert das natürlich nicht. Also der faschistische Staatsumbau, wenn man so will, der wird nicht einfach deswegen angestoßen, weil ein Höcke oder eine Weidel die Wahlen gewonnen hat. Auch eine bürgerliche Regierung unter der Führung der AfD wäre erstmal primär abhängig vom Kapital. Und der Übergang zum Faschismus, der passiert dann, wenn die mächtigsten Kapitalfraktionen das wollen, weil sie ihre Herrschaft nicht mehr anders absichern und ihre Ziele anders nicht mehr erreichen können. Nicht, weil ein Höcke das will und nicht, weil eine Weidel das will. Das ist erstmal das Wesentliche. Das heißt überhaupt nicht, dass es unmöglich ist, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Ich glaube, es wäre gut, wenn du kurz darauf eingehst, was wir denn als Kommunisten unter Faschismus eigentlich verstehen. Also der Begriff ist ja gerade wieder in aller Munde, wird aber ganz offensichtlich oder in unseren Augen offensichtlich total willkürlich und schwammig benutzt. Mach doch dazu nochmal einen kleinen Slot. Ja, also ich finde, das hilft wirklich überhaupt nicht, wenn man den Begriff Faschismus einfach so für alles benutzt, was irgendwie schlecht und böse ist. Ne? Das nützt den Begriff total ab und trägt auch überhaupt nichts zu einer klareren Analyse bei. Und trotzdem passiert das auch in linken Diskussionen total schnell. Der Faschismus an der Macht, so wie wir ihn in der Tradition der kommunistischen Internationale verstehen, ist die offene terroristische Diktatur des Monopolkapitals. Um diese offene und diktatorische Herrschaftsform aber einführen zu können, muss sich die Bourgeoisie auf eine faschistische Massenbewegung stützen. Warum ist das so? Das ist deshalb wichtig, weil möglichst große Teile der Bevölkerung, das war historisch bei den faschistischen Bewegungen das Kleinbürgertum, dafür gewonnen werden müssen, diesen Umsturz und die neue Herrschaftsform auch zu unterstützen. Die bürgerliche Herrschaft, die kann sich zumindest in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften in der Regel nicht dauerhaft nur auf nackte Gewalt und offene Unterdrückung der Mehrheit durch die Minderheit stützen. Und also jede bürgerliche Herrschaft ist eine Herrschaft der Minderheit über die Mehrheit. Aber dauerhaft funktioniert es meistens nicht einfach durch nackte Gewalt, sondern durch Formen von Einbindung und Integration. Und auch der Faschismus kann das in der Regel nicht einfach so. Ne? sondern der, also der kann nicht einfach die Herrschaft einer winzigen Elite sein. Und deswegen sind faschistische Massenbewegungen immer darauf ausgelegt, Teile der unterdrückten Klassen und Schichten einzubinden in dieses Projekt. Also das sieht man zum Beispiel daran, dass faschistische Bewegungen sich ideologisch selber immer als die Retter der Nation darstellen, die in der größten Not, in der tiefsten Krise irgendwie den verelendeten und unzufriedenen Massen ein besseres Leben versprechen. Das ist das, was in der marxistischen Tradition immer als soziale Demagogie beschrieben wird. Ne? Also so falsche Versprechungen im sozialen Bereich, die im Grunde dazu führen sollen, dass gegen das Klasseninteresse der Leute sie in ein Projekt eingespannt werden, was sich eigentlich gegen sie richtet. Ne? Also was die Herrschaft des Monopolkapitals über die Ausgebeuteten einfach noch brutaler und noch offener umsetzen will. Die faschistische Bewegung spielt außerdem eine wichtige Rolle, weil sie in der realen historischen Situation die Stoßtruppen für den Umsturz stellt. Also der Übergang zum Faschismus bedeutet auf der einen Seite auch Zerschlagung von Teilen des Staatsapparats, zum Beispiel Auflösung des Parlaments, Säuberung des Staatsapparats von zu linken Kräften, ne, und so weiter. Aber natürlich alles ohne jetzt den Klassencharakter des Staats zu verändern. Der bleibt das Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie. Ja. Auf der anderen Seite bedeutet der Übergang zum Faschismus auch die gnadenlose Unterdrückung und Verfolgung der politischen Gegner. Und das sind historisch insbesondere immer die Kommunisten gewesen, aber auch Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Und diese blutige Drecksarbeit, die wird natürlich nicht von den Konzernchefs und Bankdirektoren irgendwie persönlich ausgeführt, ist ja klar, sondern dafür stellt die faschistische Bewegung das Personal. Meistens oder historisch zumindest in Form von so paramilitärischen Organisationen, die ja auch charakteristisch sind für faschistische Bewegungen. Sowas wie in Deutschland die SA zum Beispiel. Und in der Regel wird, wenn es gelungen ist, dieser Übergang und der Umbau, der faschistische Staatsumbau, werden genau diese Leute auch natürlich von der Bourgeoisie dadurch belohnt, dass sie Posten im Staat bekommen, dass sie bestimmte Privilegien kriegen, dass sie zum Beispiel den Reichtum von Enteigneten einkassieren können und so weiter. So viel mal dazu. Okay, Übergang zum Faschismus, faschistischer Staatsaufbau. Kannst du das vielleicht einfach an einem historischen Beispiel konkreter machen? Ja, also ich versuche mich kurz zu fassen. Wir leben halt hier in Deutschland, ne? Deswegen mache ich es jetzt mal am deutschen Beispiel. Und für uns sozusagen kann man sich den Übergang zum Faschismus und wie so ein Staatsabbau ablaufen kann, mal an dem Beispiel anschauen, wie das eben genau 1933 bei der Machtübertragung an die NSDAP verlaufen ist. Ich will da jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, auch weil es total unwahrscheinlich ist, dass die Geschichte sich genau so nochmal wiederholen wird. Ja. Es wird nicht einfach 1:1 nochmal so ablaufen. Aber damals wurde mit dem Ermächtigungsgesetz, dem sogenannten, tatsächlich quasi über Nacht der Parlamentarismus abgeschafft. Also wirklich ein tiefer Eingriff in den Staatsapparat und wie er funktioniert und stattdessen eine Führerdiktatur eingeführt. Dadurch ist dann erst möglich geworden, dass man eine Repressionsmaschinerie aufbaut, über die in dieser Form der bürgerliche Staat vorher nicht verfügt hat. Die SA wurde zum Beispiel ganz konkret, ne, diese paramilitärische Nazi-Organisation, die ich vorhin schon angesprochen habe, wurde zum Beispiel einfach in die Polizei eingegliedert. Also dieselben Leute, die vorher Todeslisten verfasst haben und Kommunisten auf der Straße erschossen, haben jetzt einfach eine Polizeiuniform bekommen und waren dann offiziell im Auftrag des Staats unterwegs. Dann sind also durch diese Leute massenweise Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter einfach ohne Gerichtsverfahren, ohne irgendwas in der Richtung einfach in KZs eingepfercht und so weiter. Um jetzt wieder so ein bisschen die Brücke zu heute zu bauen, ne? Ob die AfD diese Rolle, also den faschistischen Staatsumbau so oder so ähnlich irgendwann in Zukunft durchzusetzen, ob die diese Rolle irgendwann spielen wird, das entscheiden weder allein die innerparteilichen Entwicklungen oder die ideologischen Führungen noch die Wahlergebnisse, sondern das wird im Wesentlichen dadurch entschieden, wie du ja vorhin schon richtig gesagt hast, ob die Zuspitzung der imperialistischen Verhältnisse das erfordert und ob die Bourgeoisie es auch will. Und potenziell könnte das natürlich auch durch irgendeine andere politische Kraft umgesetzt werden. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass es jetzt die AfD, wie sie heute existiert, sein müsste. Ja, so viel mal dazu. Ich hoffe, das hat ein bisschen Klarheit reingebracht. Vielen Dank. Also du hast ja schon über die AfD gesagt, es gibt dort auch eine faschistische Strömung sozusagen um diesen Höckeflügel. Okay, die suchen sich nicht aus, ob die jetzt sich politisch durchsetzen können und ins Amt gewählt werden oder ins Amt gebracht werden oder wie auch immer. Aber was würdest du sagen, wie kurz davor wir sind, so ein Szenario in Deutschland zu erleben? Also ich halte so ein Szenario in Deutschland gerade nicht für besonders realistisch und ich halte auch diesen Alarmismus, der von vielen Linken betrieben wird, wirklich für gefährlich und nicht hilfreich. Mhm. Ne, weil er bringt die Leute in so einen Panikmodus, wo sie dann sehr falsche Dinge tun und falsche Entscheidungen treffen. Ich würde mal gerne drei Punkte aufzählen, die sozusagen zu den wichtigsten Bedingungen dafür gehören, dass dieser Übergang zum Faschismus historisch möglich wird und auch passiert. Mhm. Der erste Punkt ist der, dass die wichtigsten Kapitalfraktionen das wollen, weil entweder ihre Herrschaftssicherung, weil zum Beispiel eine drohende Revolution irgendwie ansteht, oder die Umsetzung ihrer offensiven Ziele, das ist auf jeden Fall auch eine Option, zum Beispiel die Vorbereitung des nächsten imperialistischen Eroberungskriegs, nur noch durch die offene terroristische Diktatur möglich ist. Das ist dann gegeben, wenn die Integrationskraft des bürgerlich-demokratischen Systems und seiner Parteien versagt. Also dann, wenn es denen nicht mehr gelingt, der Krise Herr zu werden und die Lage zu stabilisieren, dann verlieren die bürgerlichen Parteien ihre Glaubwürdigkeit, werden aufgerieben sozusagen und damit auch ihren Nutzen für die Bourgeoisie. Das hat man, kleiner Schwenk, in der Weimarer Republik zum Beispiel daran gesehen, dass über Jahre es eigentlich nicht mehr möglich war, eine stabile Regierung aufzustellen und auch die bis dahin sozusagen etablierten bürgerlichen Parteien immer mehr an Wählern verloren haben und so weiter. Ja. Wenn das Mittel der Integration also versagt, dann setzt die Bourgeoisie auf offene Repression und gewalttätige Unterdrückung, zumindest ihrer unmittelbaren Gegner. Bei anderen Gruppen setzt sie weiterhin auf Einbindung. Im Augenblick, hier und heute, gelingt es aber der Bourgeoisie schon noch relativ gut, den Laden mit den Mitteln des Parlamentarismus irgendwie zusammenzuhalten. Und noch ist es auch nicht so weit, dass sich die bürgerlichen Parteien nicht ganz aufgerieben haben. Viele Leute haben die Ampel gehasst, es gab große Proteste gegen die, das hat aber noch nicht dazu geführt, dass dieses System komplett an Kredit verloren hätte. Ja. Das ist, würde ich sagen, der erste Grund, warum die Bourgeoisie nicht aktiv den Faschismus anstrebt zurzeit. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist, dass der Übergang zum Faschismus dann möglich wird, wenn es den Faschisten gelingt, eine ausreichend starke Massenbewegung hinter sich und ihren Umsturzplänen zu versammeln. Und warum die wichtig ist, habe ich ja gerade erklärt. Und bedeutende Teile des Staatsapparats, insbesondere Militär und Polizei, auf ihre Seite zu ziehen. Diese Massenbewegung, die speist sich aus den mit dem System unzufriedenen Massen, die sich nach rechts anstatt nach links wenden, die soziale Demagogie der Faschisten glauben. Und dieses Anschwellen der unzufriedenen Massen, die gewinnbar sind für die Faschisten, das ist auf der einen Seite das Barometer für die Destabilisierung des Systems und auf der anderen Seite aber auch das Barometer, an dem man ablesen kann, ob der Umsturz möglich wäre, weil er einfach genug Unterstützung aus den Massen hat und sozusagen aktiv getragen würde von Teilen zum Beispiel des Kleinbürgertums. Ich würde sagen, der AfD gelingt es zwar schon, Massen zu mobilisieren, in den letzten Jahren auch immer besser oder phasenweise zumindest, aber offensichtlich noch nicht in dem Maße, dass sie jetzt einfach den Staatsapparat stürzen könnten oder der Herrschaftsform gerade aktiv gefährlich werden könnten. Ich finde ganz interessant, dass wenn man sich so mal zum Vergleich anschaut, wie in den USA und wie in Deutschland dieser Sturm aufs Kapitol in Anführungszeichen und in Deutschland der Sturm auf den Bundestag abgelaufen ist. Mhm. Ich finde es ehrlich gesagt albern, das als ernsthafte Putschversuche zu beschreiben. Ich würde sagen, es waren, wenn überhaupt, Testballons für den Aufstand, an denen man so ablesen konnte, wie realistisch so ein Szenario überhaupt wäre, wie groß die Unterstützung und so. Und da muss man schon sagen, wie das in den USA abgelaufen ist, war schon wesentlich ernster, als wie es in Deutschland abgelaufen ist. Dieser Pseudosturm auf den Bundestag war ja schon jetzt aus einer machtpolitischen Perspektive ziemlich lächerlich. Also das war kein Staatsstreich. Und man sieht ja auch einfach die Kontinuität, die das nicht hatte. Ne? Es ist auch nicht so, als hätte es dann nochmal solche Versuche gegeben erstmal, sondern es ist auch relativ schnell wieder abgeebbt, dass es diese Art Mobilität, diese Art Versuch gab. Ja, total. Und ich finde, auch in den USA standen die nicht kurz davor, den Faschismus einzuführen und den Staat zu stürzen. Genau. Aber sie waren schon bedeutende Schritte weiter. In den USA gibt es jetzt schon bewaffnete Milizen, die Trump unterstützen, die Trump ja jetzt vor kurzem auch begnadigt hat. Mhm. Und in Deutschland, ja, es gibt irgendwie Reichsbürger, die Knarren zu Hause sammeln und so, aber nicht in dieser organisierten Form, dass es wirklich paramilitärische Gruppierungen gäbe, die auch auf den Demos aufmarschieren und so. Das ist schon ein Unterschied. Ja, und Punkt 3, der Faschismus kann dann an die Macht kommen, und das ist jetzt für uns natürlich der wichtigste Punkt, wenn die Arbeiterbewegung zu schwach oder ausreichend gespalten und gelähmt ist, um ausreichend Widerstand zu organisieren und massenhaft Kampfformen anzuwenden, die auch bereit sind, den Boden der bürgerlichen Legalität zu verlassen. Ich denke da an sowas wie Generalstreiks, an sowas wie bewaffnete Formationen der ArbeiterInnenklasse. Das klingt heute irgendwie absurd weit weg, aber ist de facto ein wichtiger Faktor und auch was, was in der Weimarer Republik zum Beispiel real passiert ist. Formationen der Arbeiterklasse, die in der Lage und bereit sind, einen Straßenkampf auch gegen die Faschisten und gegen die Staatsmacht zu führen. Naja, und ich würde sagen, dieses Kriterium, also eine gelähmte Arbeiterbewegung oder eine sozialdemokratisch dominierte auch Arbeiterbewegung, das ist in Deutschland leider auf jeden Fall gegeben. Also im Augenblick wären die DGB-Gewerkschaften definitiv nicht in der Lage, in so einer Situation wirklich den Widerstand auf der Straße zu organisieren, zum Generalstreik aufzurufen und so. Obwohl übrigens, Fun Fact, dass tatsächlich in ihren Statuten drinsteht, dass der Generalstreik das richtige und notwendige und legitime Mittel ist, um den Faschismus abzuwehren. Tja, mal gucken, ob nicht das auch irgendwann gestrichen wird, ne? Gut, ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, in der klassischen Definition der Kommunistischen Internationale ist ja die Rede davon, dass der Faschismus die Diktatur der am meisten imperialistischen, chauvinistischsten und so weiter und so fort Teile des Monopolkapitals ist. Was hältst du von der Zweiteilung der Bourgeoisie in ein pro-imperialistisches oder pro-faschistisches und tendenziell oder potenziell antifaschistisches Lager? Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass wir als kommunistische Partei an dieser Stelle auch eine Kritik an der Analyse von Dimitrov und der Komintern haben. Kurzer Einschub an der Stelle, es gibt einen ausführlichen Text von unserem Genossen Thanasis Banidis, der sich mit dem 7. Weltkongress beschäftigt, auf dem diese Debatten geführt wurden. Die Vorstellung, dass es sowas wie ein mehr und oder einen mehr und einen weniger imperialistischen Teil der Bourgeoisie geben kann, der steht ja eigentlich schon logisch im Widerspruch dazu, dass der Imperialismus eben keine Eigenschaft einzelner Kapitale sein kann, sondern er ist das Stadium des Kapitalismus, in dem wir uns befinden. Das heißt, dass alle Kapitalfraktionen eines Landes zwangsläufig wollen müssen, dass ihr Imperialismus sich im Weltsystem möglichst erfolgreich durchsetzt. Und zwar ganz unabhängig von ihren jeweiligen Einzelinteressen. Die können das auf unterschiedlichem Weg umsetzen wollen, aber dass sie alle ein Interesse daran haben, dass ihr Standort im Weltsystem möglichst gut dasteht, das haben die erstmal alle gemeinsam. Und wenn dazu, um dieses Ziel zu erreichen und langfristig zu sichern, der Übergang zum Faschismus nötig wird, dann müssen diese Kapitalfraktionen das logischerweise auch wollen. Genau, erstmal so viel als grundsätzlicher Punkt dazu. Richtig ist jetzt, dass es, und das kann man historisch sich auch gut anschauen, dass es einzelne Fraktionen der Bourgeoisie oder des Kapitals gibt, die diesen Übergang zum Faschismus stärker vorantreiben, aggressiver verfolgen als andere. Wichtig ist jetzt aber, dass nach der Machtübertragung oder nach dem faschistischen Staatsumbau diese Kapitalfraktionen sich in der Regel als eine Front hinter dem Faschismus versammeln und dann auch einschwenken, auch wenn sie davor nicht zu denen gehört haben, die dieses Ziel am aggressivsten vorangetrieben haben. Das war in Deutschland 1933 so. Zum Beispiel, der Faschismus ist primär von der Schwerindustrie finanziert und vorangetrieben worden und die IG Farben, das war damals der größte Chemiekonzern in Deutschland, Vorgänger Konzern der BASF, war in der Phase vor der Machtübertragung relativ zurückhaltend, aber sobald Hitler an der Macht war, saßen die mit am Tisch, haben Millionen gespendet und haben diese Regierung sozusagen mitgestützt und den Faschismus mitgetragen. Und das würde auch heute so laufen, wenn Faschisten oder andere Rechte, so eine melonisierte AfD zum Beispiel, wenn man so will, die Regierung übernehmen würden oder zum offenen Faschismus übergehen. Es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund, davon auszugehen, dass es ganze Kapitalfraktionen geben könnte, die dann dazu in Opposition gehen oder sogar irgendwie Verbündete im Widerstand wären. Ich finde, ein ganz interessantes aktuelles Beispiel ist oder war diese Amtseinführung von Donald Trump von ein paar Wochen. Ich erkläre gleich, warum ich das interessant fand. Aber erstmal als Disclaimer vorneweg. Ich will hiermit explizit nicht sagen, dass in den USA jetzt der Faschismus an der Macht sei oder so, oder der faschistische Staatsumbau abgeschlossen. Ich würde schon sagen, dass Donald Trump ein Politiker ist mit einer scharfen Tendenz Richtung Faschismus, um es nicht zu untertreiben. Aber im Augenblick ist es noch sozusagen kein abgeschlossener faschistischer Staatsumbau oder so. Auch wenn da jetzt irgendwie Linke aus Behörden geschmissen werden und so weiter. Interessant an dieser Amtseinführung war, dass, wenn ihr die Bilder gesehen habt davon, dass die gesamte Riege der ja angeblich ach so liberal eingestellten und woken Tech-Bros aus dem Silicon Valley, na, also die Chefs von Amazon, von Google und so weiter, da alle in einer Reihe standen und im Grunde ne, der Amtseinführung beigewohnt haben und ihre Unterstützung für diese Regierung ausgedrückt haben. Mhm. Und by the way, auch an diesem Tag, das ist so Tradition in den USA, Millionen an Donald Trump gespendet haben, um sozusagen sein Projekt zu stützen und natürlich auch, um ihn sich gesonnen zu machen, dass er eine Politik in ihrem Sinne umsetzt. Also Fazit sozusagen, Moral von der Geschichte, am Ende ist schon davon auszugehen, dass sich alle Kapitalfraktionen hinter jeder reaktionären Regierung versammeln werden. Und nochmal, um das deutlich zu machen, denn so ein bisschen unabhängig davon, wie der einzelne Kapitalist, die einzelne Kapitalistin dazu jetzt moralisch steht, das ist gar nicht die Frage. Da geht es um Klasseninteressen und nicht um Moral. Was antifaschistischer Kampf eigentlich ist und wie er aussehen muss, darauf gehen wir auf jeden Fall später noch ein. Ich würde jetzt erstmal nochmal sagen, es ist schon deutlich geworden, dass weder eine Regierungsbeteiligung noch ein Wahlsieg der AfD automatisch den Faschismus bedeuten würden. Aber vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Takte sagen. Ja, genau. Ne? Also einen Übergang zum Faschismus, also zur offenen terroristischen Herrschaft der Bourgeoisie, der würde nur dann stattfinden und dieses Möglichkeitsfenster würde sich auch nur dann öffnen, wenn die drei Bedingungen gegeben sind, die ich gerade aufgezählt habe. Mhm. In der Regel ist es aber so, dass die Bourgeoisie in Anführungszeichen ne, Friedenszeiten, wir leben immer im Klassenkampf, sowas wie Frieden gibt es nicht, aber ne, in relativ stabilen Verhältnissen, da sozusagen ist das beste System zur Verwaltung der kapitalistischen Verhältnisse eigentlich der Parlamentarismus. Ne, weil darin hat man eine relativ stabile und anpassungsfähige Herrschaftsform, die für die Bourgeoisie die meiste Zeit ja auch funktioniert. Also bisher sind wir an diesem Punkt nicht, dass die Bourgeoisie den Übergang zum Faschismus will. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass es nicht auch in einer relativ kurzen Periode sich ändern kann. Ja. Das kann passieren. Und zwar, du hast es vorhin schon aufgemacht, zum Beispiel durch die plötzliche Verschärfung der wirtschaftlichen Krise oder die Eröffnung einer weiteren Front im zwischenimperialistischen Krieg. Also das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Mhm. Für wahrscheinlicher halte ich im Moment aber eben nicht so einen harten Bruch und einen Übergang zum Faschismus, wie wir ihn 1933 in Deutschland erlebt haben, sondern eigentlich eher eine Fortsetzung der aktuellen Entwicklungen, die wir heute schon jeden Tag beobachten können, ne? Nämlich einen allmählichen Staatsumbau in Richtung immer autoritärere Herrschaftsformen, also Ausbau des Polizeistaats, Militarisierung, Repression, Rassismus, Chauvinismus als Staatsideologie, mhm, und so weiter und so fort. Und wir sehen ja, wir erleben ja gerade, dass es möglich ist, unter der sozusagen oder mit dem Personal der sogenannten bürgerlichen Mitte. Die brauchen gerade keinen Faschismus dazu. Und es ist auch gerade nicht notwendig, irgendwie Wahlen abzuschaffen oder irgendwie Höcke zum Führer eines Vierten Reichs zu ernennen oder sowas. Genau, also in den letzten Jahren hat sich ja auch in anderen Ländern eher das Modell etabliert, dass zwar stramm Rechte und sogar offene Faschisten Regierungen bilden, aber ohne deshalb jetzt den Staat komplett umzukrempeln und so weiter. Trump habe ich schon genannt als Beispiel. Ähnliche Beispiele wären die Bolsonaro-Regierung in Brasilien, die FPÖ in Österreich oder eben Meloni in Italien, die ich vorhin schon angesprochen habe. Genau, und so ein Szenario einer Melonisierung in Anführungszeichen der AfD, das habe ich ja vorhin erklärt, wäre natürlich auch in Deutschland denkbar. Okay, vielen Dank. Aber was sagst du denn dann zu der Vorstellung, dass der Faschismus an der Wahlurne verhindert werden kann? Naja, also wenn das stimmen würde, dann würde im Umkehrschluss ja auch stimmen, dass er historisch in der Regel mit demokratischen Mitteln an die Macht kommt. Ja. Ne? Also einfach gewählt wird durch die Mehrheit, durch die Massen. Das ist aber ein Mythos, den übrigens die Faschisten selbst versucht haben, in die Welt zu setzen. Ich erkläre auch gleich, wie und warum. und den die Kapitalisten nach 1945 auch systematisch verbreitet haben, um davon abzulenken, dass es eben in Wirklichkeit nicht die breiten Massen oder die Arbeiterklasse oder so waren, die die Nazis an die Macht gebracht haben, sondern die herrschende Klasse selbst, die Bourgeoisie selbst, die mit ihrem Geld und so weiter und so fort und jeder Unterstützung, die sie geben konnten, den Nazis den Weg geebnet haben. Ein kurzer Blick in die Geschichte widerlegt diesen Mythos auch ganz konkret mit Bezug auf den deutschen Faschismus. Die NSDAP, die war Ende der 1920er Jahre noch eine relativ unbedeutende Splitterpartei. Von denen gab es total viele in der Weimarer Republik, teilweise auch mit so bewaffneten paramilitärischen Strukturen und so weiter. Aber erst im Zuge der großen Weltwirtschaftskrise von 1929, ne, da gab es Millionen von Arbeitslosen und eine krasse Verelendung der Arbeiterklasse und eine Deklassierung von großen Teilen des Kleinbürgertums. Erst in dieser Zeit ist die NSDAP mit gezielten Millionenspenden im Grunde hochgepäppelt worden zu einer wirklich starken Massenbewegung. Und die ist natürlich angewachsen, weil die Verelendung so stark zugenommen hat. Ne? Also je größer die Teile der verelendeten Massen, desto größer der Pool sozusagen, aus dem die Faschisten schöpfen können und wo ihre pseudo-antikapitalistischen Parolen auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und so ein Kern der faschistischen Ideologie in Deutschland war dieses Feindbild vom sogenannten jüdischen Bolschewismus, den die Nazis aufgebaut haben, der sich wunderbar geeignet hat, um die Leute gleichzeitig rassistisch und antikommunistisch aufzuhetzen. In dieser Erzählung waren Juden und Kommunisten sozusagen eins und waren beide jetzt wirklich im Sprech der Nazis Parasiten im Volkskörper, die irgendwie für alles Übel verantwortlich waren und die bekämpft werden mussten, um wieder ein gutes Leben für die Massen möglich zu machen. Das war jetzt so ganz kurz gefasst die Erzählung der Nazis. Genau, und 1932 bei den Reichstagswahlen wurden die Nazis tatsächlich zur stärksten Partei im Parlament. Es ist trotzdem so, dass dieser Mythos nicht stimmt, dass die vor allem von der Arbeiterklasse gewählt worden wären. Es ist tatsächlich so, dass sie auch in nackten Zahlen nie auf demokratischem Wege die KPD und die SPD, wenn man deren Stimmen zusammenzählt, ne, weil die Mehrheit der Arbeiterklasse hat eben diese beiden Parteien gewählt, irgendwann wirklich überrundet hätten. Bei den letzten Reichstagswahlen 1932, ne, in der Weimarer Republik gab es ständig Neuwahlen, weil das Parlament aufgelöst wurde, aber bei den letzten Reichstagswahlen 1932 verlor die NSDAP sogar an Stimmen und das trotz der massiven Unterstützung durch die Bourgeoisie. Und das war letzten Endes das Alarmsignal für die deutschen Monopole, dass die NSDAP offensichtlich ihren Zenit überschritten hatte, um jetzt wirklich alles auf die Karte Faschismus zu setzen. In derselben Zeit hatte nämlich die KPD langsam aber stetig an Stimmen gewonnen. Naja, und in dieser Situation kam es zu dieser berühmten industriellen Eingabe, in der im Grunde die wichtigsten Industriekapitalisten aus Deutschland gefordert haben, dass die Macht an die NSDAP übertragen wird. Und das ist dann auch passiert. Ne? Hitler ist zum Reichskanzler ernannt worden. Es stimmt also nicht, ne, dass die einfach die Mehrheit gewonnen haben und dann an der Macht waren, sondern die Bourgeoisie hat versucht, das zu schaffen. Das ist nicht gelungen. Und als erste Amtshandlung hat die Regierung unter Hitler erstmal massiv die Repression gegen die KPD hochgefahren, sie de facto eigentlich in die Illegalität schon damals gedrängt und den Rest der Arbeiterbewegung auch angefangen massiv zu bekämpfen. Und danach wurden erneut Reichstagswahlen ausgerufen mit dem Ziel, dieser Machtübertragung an den Faschismus so einen legalen Anstrich zu geben. Mhm. Der Plan war, nochmal massiv Wahlkampf zu machen, Millionen da reinzubuttern, um eine Situation herzustellen, in der die NSDAP wirklich die legale absolute Mehrheit im Reichstag hat. Ja. Naja, und auf diesem Wege wäre es möglich gewesen, sozusagen legal die Verfassung auszuhebeln oder umzuschreiben. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht gelungen. Also selbst unter diesen Bedingungen, wo die KPD keinen offenen Wahlkampf führen konnte und so weiter, ist es nicht gelungen. Wurde den Nazis dann trotzdem eine formale Mehrheit im Reichstag beschert, eine absolute Mehrheit, indem man einfach die Mandate der KPD und der SPD annulliert hat, für ungültig erklärt. Weil die im Knast saßen, weil die in wilden KZs saßen. Genau, und dadurch ist es dann möglich geworden, ne, diesen wirklich sehr fadenscheinigen Anstrich von Legalität aufrechtzuerhalten und im Nachhinein dann diesen Mythos zu erzählen, naja, die sind ja auf legalem Wege über Mehrheiten und so weiter an die Macht gekommen. Andere Beispiele, die werde ich jetzt aber nicht ausführen, wären sowas wie Spanien 1936. Da haben einfach die Linken die Mehrheit gewonnen, demokratisch, und die Faschisten haben sie weggeputscht, genauso wie in Chile. Also das zeigt, dass diese Erzählung, der Faschismus kommt demokratisch an die Macht, halt nicht stimmt. Und das macht natürlich umgekehrt auch die Vorstellung so ein bisschen absurd, dass der Faschismus einfach demokratisch an der Wahlurne verhindert werden kann. Aber es soll uns, den Massen, natürlich die Verantwortung sowohl für die Geschichte als auch für die aktuelle Rechtsentwicklung letztendlich auf eine Art in die Schuhe schieben. Okay, aber wenn der Faschismus nicht an der Wahlurne verhindert werden kann, wie denn dann? Also heute ist es ja schon so, dass unter Antifaschismus oft entweder so linksradikal verengt der bloße militante Straßenkampf gegen so Faschos auf dem Programm steht oder Antifaschismus komplett bürgerlich verwässert, sowas wie die blanke Verteidigung der bürgerlichen Demokratie letztendlich auch gegen alle Extremisten in Anführungszeichen bedeuten soll. Sag doch ein bisschen mehr dazu, Diona. Ja, also die Kommunisten und ihre Massenorganisationen, die haben das historisch nie so verengt gesehen, sondern die haben unter Antifaschismus schon eine sehr viel umfassendere Taktik verstanden. Der erste Punkt, ich mache drei Punkte, die ich einmal kurz aufzählen möchte. Der erste Punkt, der wichtigste, würde ich sagen, war der Kampf um die soziale Basis. Ich habe ja vorhin schon ausgeführt, dass der Faschismus immer versucht und darauf angewiesen ist, durch seine soziale Demagogie, die mit dem System Unzufriedenen um sich zu scharen und zum Teil der faschistischen Bewegung zu machen. Und damit versuchen die Faschisten schon auch offensiv Teile der Arbeiterklasse anzusprechen. Das kann man bei der AfD auch beobachten, haben aber historisch ihre Hauptbastion immer im Kleinbürgertum gehabt. Und dem kann man eigentlich, vor allem wo es um die Arbeiterklasse geht, nur eine eigene klassenkämpferische Praxis entgegensetzen. Also das kann man sich ja angucken heute, wenn die AfD den Leuten so soziale Versprechungen macht. Dann nützt es ja nichts, sich hinzustellen, aber die sind gegen die Demokratie und wir sind die lieben Demokraten, sondern muss man sagen, die lügen. Wenn du wirklich irgendwie eine Rente haben willst, von der du leben kannst, dann musst du dich im Klassenkampf engagieren, musst in der Gewerkschaft aktiv werden und so weiter. Ja. Also diese Aufrufe, irgendwie die gut gemeinten Aufrufe, gemeinsam die Demokratie und damit wohlgemerkt auch das kapitalistische System zu verteidigen, die nützen nicht, sondern die schaden im schlimmsten Fall noch. Das, was nützt, um den Faschisten ihre Basis abzugraben, ist Klassenkampf. Der zweite wichtige Punkt in der Antifa-Strategie der KPD war der antifaschistische Selbstschutz. Also natürlich hat auch das dazugehört. Natürlich muss die Arbeiterbewegung ihre eigenen Strukturen schützen. Also wenn nötig auch mit militanten Mitteln. Wenn Nazis all deine Versammlungen kurz und klein prügeln, dann musst du dich natürlich dagegen wehren. Dann musst du auch Organisationen aufbauen, die dazu in der Lage sind. Ja. Und auf den bürgerlichen Staat kann man sich dabei offensichtlich nicht verlassen. Aber, und das ist mir noch wichtig an der Stelle, antifaschistischer Selbstschutz heißt schon mehr, als sich einfach mit Nazis zu prügeln auf der Straße. Dazu gehören auch politische Streiks als wichtiges Kampfmittel gegen die Faschisierung. Oder auch im Extremfall der offene Bürgerkrieg, wenn die Faschisten den vom Zaun brechen. Also im Spanischen Bürgerkrieg nach dem Militärputsch unter Franco gab es kein anderes Kampfmittel mehr gegen den Faschismus, als mit der Waffe in der Hand militärisch gegen ihn zu kämpfen. Genau, und noch der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist der ideologische Klassenkampf. Das wird heute aus meiner Sicht oft völlig vernachlässigt, aber ist extrem wichtig. Es genügt nämlich überhaupt nicht, die faschistische Ideologie irgendwie moralisch zu kritisieren oder so, weil die rassistisch ist und so weiter. Sondern es geht schon darum, und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe für uns als Kommunisten, ganz konkret aufzuzeigen, warum diese faschistische Ideologie durch und durch bürgerlich ist, also dem Kapital nützt, und im Widerspruch zu den Interessen der Arbeiterklasse steht. Und das funktioniert eben nicht, wenn man den Massen nur so eine liberale Variante der bürgerlichen Ideologie serviert, sondern das funktioniert eigentlich und vor allem langfristig nur dann, wenn man sie zu Klassenbewusstsein und Klassensolidarität erzieht und das auch in der konkreten Praxis erfahrbar macht. Kannst du vielleicht ein paar Positivbeispiele für all das, was du jetzt genannt hast, nennen? Zumindest in Kürze, dass man selbst nachgucken kann, sich informieren kann oder so? Ja, ich pass auf, ich achte darauf, nicht zu sehr ins Labern zu kommen. Aber so ein wichtiges Positivbeispiel aus der Zeit der Weimarer Republik ist auf jeden Fall der Kapp-Putsch von 1920. Da ist es erfolgreich gelungen, mit einem Generalstreik das zu verhindern, dass der Umsturz, also per Umsturz die Republik abgeschafft wird. Ein zweites umstrittenes, aber aus meiner Sicht sehr spannendes Positivbeispiel ist der BVG-Streik, der Streik der Berliner Verkehrsbetriebe von 1932, bei dem, also lest's nach, da gibt's eine gute Broschüre zu, vielleicht schreiben wir auch mal was dazu, in dem die KPD, finde ich, sehr gut gezeigt hat, wie man im Klassenkampf die soziale Basis der Faschisten am besten angreifen und Leute wieder zurück auf unsere Seite ziehen kann. Naja, das größte Negativbeispiel, würde ich sagen, in dem Bereich ist der gescheiterte Generalstreik gegen Hitler 1933 bei der Machtübertragung. Ja. Die KPD hat vor der Machtübertragung darauf orientiert, dass man so ähnlich wie beim Kapp-Putsch versucht, durch einen Generalstreik die Machtübertragung an Hitler zu verhindern. Und die SPD, das muss man so sagen, hat das dadurch blockiert, dass sie das mehrere Einheitsfrontangebote der KPD abgelehnt hat und im Grunde an ihrem legalistischen und verfassungstreuen Kurs festgehalten hat. Und diese Naivität, die war wirklich so tragisch, dass teilweise SPDler selbst nach dem Ermächtigungsgesetz, das Hitler zum Führer erklärt hat, noch an dieser Illusion festgehalten haben, dass sie es halt irgendwann später dann den Nazis an der Wahlurne heimzahlen können und diese Regierung schon wieder abgewählt wird. Naja, das kam aber nie, wissen wir heute. Stattdessen haben sich dann Sozialdemokraten und Kommunisten, die Sozialdemokraten wollten vorher nicht gemeinsame Sache machen mit den Kommunisten, dann im KZ wieder getroffen haben. Das ist die bittere historische Wahrheit und das ist schon auch die moralische und historische Hypothek der deutschen Sozialdemokratie. Mhm. Ja. Ja, andere Beispiele, die ich auch wieder nur ganz kurz vielleicht anschneiden würde, wäre sowas wie der Spanische Bürgerkrieg. Also da hätte der Sieg über den Faschismus tatsächlich nur durch den militärischen Sieg in diesem Krieg errungen werden können. Ja. Und das ist leider nicht gelungen, genauso wie in Chile, wo sich die linke Regierung viel zu lang an so einem Legalismus festgehalten hat, anstatt zu verstehen, dass die Bourgeoisie selbst auf ihre Verfassung scheißt, wenn es drauf ankommt, und mit der Waffe gegen die Arbeiterbewegung kämpft. Und was bleibt einem dann anderes übrig, als mit der Waffe zu reagieren? Jona, ich danke dir vielmals und ich versuche hier nochmal diesen ersten Teil unserer zweiten Folge zusammenzufassen. Ich halte fest und nehme mit, der Faschismus wird weder einfach durch Wahlen eingeführt, noch kann er eben an der Wahlurne verhindert werden, sondern ausschließlich, indem wir als Arbeiterklasse unsere Front im Klassenkampf aufbauen. Und zwar überhaupt nicht als Bündnis mit der sogenannten bürgerlichen Mitte und insgesamt Teilen der Bourgeoisie, sondern nur als Einheitsfront von unten, wenn man so will. Also damit meine ich, im gemeinsamen Kampf der Arbeiter für ihre Interessen unabhängig vom Parteibuch und zwar gegen die Herrschaft der Bourgeoisie und dann in diesem Fall gegen ihre faschistischen Umsturzpläne. So, Natalia, weiter geht's mit dem letzten Thema unseres Podcasts heute. Wir wollen uns jetzt abschließend noch mit dem Thema Reform und Revolution beschäftigen und mit der Frage, warum wir nicht zur Wahl der Linkspartei aufrufen und warum aus unserer Sicht die Wahl für das kleinere Übel das größere Übel nicht verhindern kann. Genau, wir haben uns ja schon in unserer ersten Podcast-Episode den Charakter der Sozialdemokratie angeschaut und auch der Linkspartei als linken Flügel der Bourgeoisie schon unter verschiedenen Gesichtspunkten angeschaut. Aktuell gibt es aber super viele Leute, die sich auf die Notwendigkeit des Klassenkampfs beziehen, die sich sogar als Kommunisten verstehen und dieser Partei am 23. Februar trotzdem ihre Stimme geben wollen. Deswegen wollen wir uns das jetzt nochmal eingehender angucken und uns eingehender mit ihren Argumenten dafür befassen. Aber vorher würde ich nochmal ganz kurz den theoretisch-analytischen Kontext aufspannen. Als Kommunisten bzw. als Marxisten-Leninisten analysieren wir, dass der Kapitalismus eben nicht durch schrittweise Reformen wie zum Beispiel höhere Löhne, bessere Sozialversicherungen und so weiter abgeschafft werden kann, sondern eben nur durch eine Revolution. Das heißt durch einen Akt, in dem die Herrschaft der Kapitalistenklasse gestürzt wird, ihr Staat zerschlagen wird und ihnen die Produktionsmittel zum Zweck der Vergesellschaftung weggenommen werden. Das kann man bei Lenin in Staat und Revolution alles ganz gut nachlesen. Das sind die notwendigen Voraussetzungen für den Aufbau des Sozialismus. Der Reformismus hingegen, der Ende des 19. Jahrhunderts als Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung entstanden ist, behauptet, dass so eine Revolution eben nicht mehr nötig sei, sondern der Kapitalismus Schritt für Schritt auf friedlichem und demokratischem Weg in den Sozialismus hinüberwachsen könne. Dass das unmöglich ist, können wir aus der Geschichte der Arbeiterklasse lernen. Es gibt historisch kein einziges Beispiel, in dem das gelungen wäre. Wir hatten es schon im ersten unserer beiden Wahlpodcasts, aber ich frage dich trotzdem nochmal zur Erinnerung, Jona. Wohin führt der Reformismus denn die Arbeiterklasse? Naja, also der Reformismus führt entweder erstens zwangsläufig in die Integration in das bürgerliche System, also wie es bei allen sozialdemokratischen Parteien historisch der Fall war. In diesem Fall scheitert er meistens daran, dass er seine Ziele, die er vorgibt zu haben, zumindest innerhalb der kapitalistischen Sachzwänge umzusetzen versucht. Dabei scheitert er zwangsläufig und gibt diese Ziele dann schließlich auf. Beziehungsweise passt sie einfach der kapitalistischen Wirklichkeit an. Mhm. Zweitens, das ist die andere Option, er meint es bis zum Schluss ernst mit seinen Reformplänen und wird schließlich gewaltsam durch die Bourgeoisie und ihre Handlanger gestürzt. Ne, das haben wir uns am Beispiel so faschistischer Militärputsche zum Beispiel schon mal angeschaut. Salvador Allende und die Unidad Popular in Chile sind das typische Beispiel dafür. Und gibt es denn den klassischen Reformismus heute noch? Naja, also traditionell verstehen wir unter Reformismus, wie du gerade ja schon ausgeführt hast, eine Strömung, die zwar formal irgendwie oder von dem, was sie behauptet, das gleiche Ziel anstrebt wie die Kommunisten, also den Sozialismus, dieses Ziel aber angeblich nur auf einem anderen Weg erreichen möchte. Dass das eine Illusion ist und nicht funktionieren kann, das haben wir ja schon begründet. Aber jetzt stellt sich trotzdem die berechtigte Frage, ob es den Reformismus in diesem Sinne überhaupt noch gibt. Ne? Also die SPD, die hat sich von ihrem sozialistischen Ziel, außer in ihrer Folklore vielleicht, ihr habt vielleicht alle schon mal Jusos am Lagerfeuer so spanische Bürgerkriegslieder singen gehört oder so. Oh Gott, ich habe Schmerzen. Schon längst verabschiedet. Ne? Das hat nichts mehr mit ihrer realen Politik zu tun. Die SPD ist mittlerweile einfach eine ganz normale bürgerliche Partei geworden, die sich durch nichts unterscheidet von anderen, außer dass sie vielleicht im Schnitt immer noch häufiger von Leuten aus der Arbeiterklasse gewählt herrscht. Na gut, aber wir wollten uns ja jetzt hier nochmal explizit die Linkspartei als Beispiel für eine sozialdemokratische Partei angucken. Sag doch zu der besser nochmal was. Naja, die Linkspartei verfolgt offiziell laut ihrem Programm immerhin als Fernziel noch einen in Anführungszeichen demokratischen Sozialismus. Damit ist aber was völlig anderes gemeint als das, was wir unter Sozialismus verstehen. Also aus unserer Perspektive ist der Sozialismus eine Gesellschaft, in der die Produktionsmittel verstaatlicht sind und eine demokratisch organisierte zentrale Planwirtschaft herrscht. Ich habe heute auch extra nochmal ins Parteiprogramm der Linken geguckt und werde mal versuchen, sehr nah an ihren eigenen Worten wiederzugeben, was sie unter diesem demokratischen Sozialismus versteht. Nämlich eine sogenannte Wirtschaftsdemokratie. Wirtschaftsdemokratie ist ein Konzept, das es in sozialdemokratischen Kreisen schon seit den 1920er Jahren gibt und das auch Ende der 40er Jahre vom neu gegründeten Deutschen Gewerkschaftsbund übernommen wurde. Man muss sich das in den Worten der Linkspartei irgendwie so vorstellen. Wirtschaftsdemokratie meint die Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungen, um die Dominanz kapitalistischen Eigentums zu überwinden. Also es geht hier nur um seine Dominanz. Die Linke fordert deswegen Mitbestimmung der Beschäftigten, der Verbraucher und der Gesellschaft über wirtschaftliche Prozesse und etwas, das sie gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung nennt. Also öffentliche, genossenschaftliche und kollektive Eigentumsformen, die soziale und ökologische Kriterien erfüllen sollen. Außerdem sollen Finanzmärkte reguliert werden, Daseinsvorsorge in öffentliche Hand überführt und solche Sachen. Ziel ist dann am Ende eine gerechte Verteilung von Arbeit, von Wohlstand und eben von Mitbestimmung. Also es geht an keiner Stelle um das Ende von kapitalistischem Privateigentum. Es geht an keiner Stelle um das Ende der Ausbeutung und so weiter und so fort. Die Lohnabhängigen sollen einfach eine größere Rolle bei der Verwaltung und Organisation des Kapitalismus spielen und es soll mehr staatliche Regulation geben. Ja, also wie gesagt, ne, das hat mit Sozialismus einfach ganz offensichtlich nicht viel zu tun. Und mein Take dazu, vielleicht noch als kleine Ergänzung, wäre, dass es streng genommen sogar falsch ist, im klassischen Sinne von Reformismus zu sprechen. Deswegen, wenn wir uns die Linkspartei anschauen, weil das Ziel ist halt nicht mehr der Sozialismus und man will da halt schrittweise hin. Mhm. Wir benutzen den Begriff jetzt trotzdem, weil damit ist jetzt halt gemeint, so ein Rumwursteln im Kapitalismus, um zu einem bisschen sozialeren Kapitalismus zu kommen. In diesem Sinne. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, es ist nicht richtig, von einem rechten und einem linken Reformismus zu sprechen oder so, ne? Dass man sagt, die SPD ist so der rechte Reformismus und die Linkspartei der Linke. Ich würde sagen, in diesem klassischen Sinne, wie wir als Marxisten diesen Begriff verstehen, sind die eigentlich nicht mal so richtig reformistisch, sondern sie sind einfach bürgerliche Parteien, die den Kapitalismus verwalten wollen. Voll. Und das Gemeine, sag ich mal, an der Linkspartei ist letztendlich, dass sie trotzdem diesen Begriff versuchen, sich anzueignen und eben damit auch Illusionen befördern, der Arbeiterklasse Sand in die Augen streuen, wenn man so will. Also, den Sozialismus der Linkspartei setzen wir auf jeden Fall in Anführungszeichen. Und den jetzt auch erstmal dahingestellt. Welche Rolle spielen denn Reformkämpfe für uns als Kommunisten und als Arbeiterklasse? Wenn wir den reformistischen Kurs der Linkspartei kritisieren, könnte es ja genauso wirken, als würden wir jetzt sagen, für uns sind die verzichtbar, wir sollten einfach immer nur Propaganda für die Revolution und den Sozialismus machen und dazwischen passt nichts. Ja, natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich auch so ein alberner Vorwurf, der uns immer gemacht wird, also jedem, der sich irgendwie Kommunist oder Revolutionär nennt. Natürlich ist es nicht so, aber wir führen Reformkämpfe mit ganz anderen Zielen. Ne? Also wir verbreiten in diesen Kämpfen nicht die Illusion, dass jede Reform den Kapitalismus irgendwie dauerhaft ein bisschen menschlicher machen könnte oder uns sogar so schrittchenweise dem Sozialismus näher bringt. Sondern wir wissen ganz genau, dass die Arbeiterklasse nur in diesen Kämpfen lernen und ihr Klassenbewusstsein entwickeln kann. Und das ist das eigentliche Ergebnis dieser Reformkämpfe, ne? Was mit der Arbeiterklasse und ihrem Bewusstsein passiert. Unser Ziel in diesen Kämpfen sind niemals primär nur die paar Euro, die man vielleicht bei einem Tarifkampf rausholt oder sowas, sondern viel wichtiger ist das Ergebnis, dass die Arbeiterklasse darin Kampferfahrung gewinnt, ihr Bewusstsein entwickelt, im besten Fall hebt und ihre Organisierungen, ihre eigenständigen Organisierungen stärkt. Die paar Euro auf dem Konto, die nehmen wir natürlich trotzdem mit, ne? Ist ja keine Frage. Ne? Na klar. Natürlich führen wir reale Kämpfe um die materielle Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse. Aber das ist eben nicht Kern der Sache, sondern Kern der Sache ist, dass diese Reformkämpfe keine Selbstzwecke sind, sondern Schulen zur Vorbereitung der Arbeiterklasse auf die Revolution. Und wenn das die Orientierung ist, dann kann man zwar in der konkreten Sache auch mal für dieselbe Forderung kämpfen wie die Reformisten. Na, also natürlich kämpfen wir in einem Tarifkampf am Ende des Tages alle gemeinsam für dieselbe Prozentforderung und so weiter. Wichtig ist aber nicht nur, wofür wir kämpfen, sondern wie. Und das ist der zentrale Unterschied eigentlich. Ne? Also wir müssen uns das Ganze auch methodisch ganz anders vorstellen, ganz anders rangehen als die Sozialdemokraten. Ich kann es jetzt hier nicht weit ausführen, da könnte man mal einen eigenen Podcast darüber machen, was eigentlich der Unterschied ist, wie Kommunisten Reformkämpfe führen sehr und gern, wie man es nicht machen sollte. Mhm. Nur um mal so ein paar Stichworte gedroppt zu haben. Ne? Diese Kämpfe müssen beteiligungsorientiert organisiert sein. Die müssen aktivierend sein und nicht so stellvertreterpolitisch, wie man das klassischerweise von Sozialdemokraten kennt, und sie müssen immer das Gesamtinteresse der Arbeiterklasse in den Mittelpunkt stellen, ne? Also die Solidarität stärken und nicht so eine Klassenspaltung befördern im Sinne von, wir kämpfen jetzt nur für eine bestimmte Berufsgruppe oder so. Genau, das mal so nur ganz kurz angerissen. Ganz klar ist für uns aber, die Linkspartei, die PDL, orientiert nicht auf eine Revolution, sondern will einfach nur an ein paar Stellschräubchen innerhalb der herrschenden Ordnung drehen. Und wenn man genau hinguckt, sieht man eigentlich auch an ihrer Praxis, dass sie das häufig total stellvertreterisch tun, mhm, ne, nämlich eben nicht aktivierend und die Leute mit einbeziehend. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt, was mit den ganzen Leuten passiert, die gerade im Haustürwahlkampf mobil unterwegs sind. Mhm. Aber lass uns mal zu dem Punkt kommen, dass manche denken, man könne zwar strategisch für den Kommunismus sein, aber auf dem Weg dahin sozusagen taktisch sozialdemokratische Parteien wie die Linkspartei wählen. Ja, also das ist ungefähr so, als wollte man zwar strategisch eine ganz schlimme Infektion heilen, die man hat, aber weil man halt gerade nicht das richtige Antibiotikum zur Hand hat, nimmt man halt taktisch in Anführungszeichen erstmal irgendwie homöopathische Zuckerkügelchen oder trinkt Bleichmittel, ne? Das ist im besten Fall einfach wirkungslos. Im schlimmsten Fall ist es halt schädlich, ne, weil es einen davon abhält, das zu tun, was einem eigentlich helfen würde, oder weil es einen einfach umbringt, ne, wenn man Bleiche trinkt zum Beispiel. In keinem Fall, ne, bringt einen halt so ein Vorgehen aber dem eigentlichen Ziel näher. Und das ist ja irgendwie der Witz an der Sache. Über das Bild muss ich jetzt erstmal hinwegkommen. Sorry, ich hoffe, die Metapher hat funktioniert. Kannst du es dir jetzt vorstellen? Also für mich hat sie sehr gut funktioniert. Gut, aber hinter solchen Vorstellungen steckt ja ganz offensichtlich immer, dass Taktik so ein Feld sei, wo im Prinzip alles okay ist, alles erlaubt ist und was mit der allgemeinen Strategie irgendwie, ja, nichts direkt zu tun hätte. Und man kann sich halt jede taktische Erwägung schenken, würde ich sagen, wenn sie mit der Strategie und ihrem Ziel gar nichts am Hut hat. Also Taktik kann gar nicht einfach irgendwas sein, sondern ist immer der Teil im Kampf, im Klassenkampf, der sich dem strategischen Ziel unterordnet. Also in der Taktik kann man natürlich flexibler sein, ne? Diesen oder jenen Kampf für sich entscheiden, wenn man es so militärisch ausdrücken will. Aber es darf halt nicht im Widerspruch zu den Zielen stehen, sondern ist ihm immer untergeordnet. Genau, ne? Und falsche Medikamente für eine schlimme Krankheit nehmen, dient halt nicht dem Ziel, sondern steht im Widerspruch dazu. Und das ist der Unterschied, ne? Also man ist ja auch bei einer medizinischen Behandlung nicht einfach willkürlich, sondern muss schon was tun, was der Heilung nützt. Ja gut, aber was meinen wir jetzt damit, dass die Linkspartei reformistisch ist? Naja, so was Reformismus im Allgemeinen ist, habe ich ja gerade schon erklärt. Und am konkreten Beispiel der Linkspartei kann man sich das halt nochmal gut angucken. Naja, also die Linkspartei formuliert alle möglichen schönen Ziele, gegen die man jetzt erstmal wenig einwenden kann. Ne? Sowas wie einen höheren Mindestlohn, niedrigere Mieten, eine Reichensteuer und so weiter. Die setzen diese Forderungen aber halt in keinerlei Verhältnis zu den real existierenden kapitalistischen Verhältnissen, ne? Also geschweige denn zu einer Strategie, mit der man diese Verhältnisse irgendwie überwinden könnte. Dadurch entsteht bei den Leuten zwangsläufig, also den Leuten, die der Linkspartei glauben, die Illusion, dass man, um all diese schönen Dinge irgendwie umsetzen zu können, einfach nur was an den politischen Mehrheiten machen müsste. Mhm. Ne? Also die Linkspartei wählen. Und wenn man das tut, dann ist es scheinbar einfach so widerspruchsfrei und ohne größere Hindernisse auf dem Boden des Kapitalismus umsetzbar. Zumindest wenn die Linke es irgendwann mal in die Regierung schafft. Das ist die Illusion, die damit geschürt wird, ne? Ob das jetzt irgendwie absichtlich passiert oder nicht. Und vor allem, und das finde ich fast das Fatalste, wird damit den Leuten auch kommuniziert, dass sie als Angesprochene, als Wählerinnen und Wähler, dazu gar nicht viel mehr beitragen müssen, als halt in die Wahlkabine gehen und ihr Kreuzchen machen. Und am Ende regeln das dann die Politiker, die sie gewählt haben für sie. Und das ist, ne, wir haben vorhin über Reformismus nochmal gesprochen, ganz klassische Stellvertreterpolitik. Also genau so, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Mhm. Und in Wirklichkeit, um mal so eine realistische Perspektive drauf zu richten, könnten all diese Reformforderungen, wenn überhaupt, dann nur durch breite Klassenkämpfe der Arbeiterbewegung und gegen den Widerstand des Kapitals durchgesetzt werden. Und das Interessanteste finde ich eigentlich, dass wenn Politiker der Linken in öffentlichen Debatten darauf angesprochen werden, dass ihre Forderungen ja im Widerspruch zu den Kapitalinteressen beziehungsweise in diesem bürgerlichen Sprech der Wirtschaft stehen, dann leugnen und beschwichtigen die das in der Regel sogar. Ne, anstatt sich hinzustellen und einfach klar einen Klassenstandpunkt zu vertreten, leugnen sie im Grunde, dass es diese Widersprüche gibt und erklären, warum das alles irgendwie problemlos möglich wäre, wenn sie nur am Drücker sind. Vor ein paar Tagen war im Radiointerview jemand von der Linkspartei und ich würde es mal kurz wiedergeben. Ich glaube, ich habe dir das Interview auch geschickt. Ich zitiere mal den Interviewer, der sagte: Wirtschaftsexperten sagen, Reichen- und Vermögenssteuer würden einfach zu massiver Kapitalflucht führen und der Wirtschaft schaden. Und für diesen Typen von der Linkspartei, der da im Interview war, naja, also wenn er Marxist und Revolutionär wäre, wäre das eigentlich eine Steilvorlage gewesen, um zu sagen, und genau deshalb muss die Bourgeoisie enteignet werden. Vielleicht ein bisschen anderen Worten aus taktischen Gründen. Und so eine Aussage dann auszuführen und aufzugreifen, ne, in der Agitation, hat er natürlich nicht gemacht. Stattdessen hat er dann den Interviewer im Prinzip beschwichtigt und das so runtergespielt, ne? Also, das sei doch alles nur Panikmache. Der Steuersatz, den sie als Linkspartei fordern, sei ja so gering, dass er den Milliardären eigentlich gar nicht wehtue und so weiter. Und dass das alles auf die Wirtschaft eben keine negativen Effekte hätte. Gut, aber den Reformismus der Linkspartei mal beiseite. Einige Leute, denen das eh klar ist, argumentieren ja dennoch, dass sich unsere Kampfbedingungen mit der Linkspartei im Bundestag verbessern würden. Also so wie Fabian Lehr zum Beispiel argumentiert, wenigstens irgendeine Opposition im Bundestag ist besser als überhaupt keine. Oder was es zum Beispiel für migrantische Menschen bedeutet, wenn die Linkspartei aus dem Bundestag fliegt und die AfD Stimmen gewinnt. Und da tut sich dann so die Frage auf, ob wir nicht zumindest aus Solidarität taktisch die Linkspartei wählen müssen. Also eine Stimme gegen Rassismus der anderen Parteien abgeben sozusagen. Was antwortest du an so einer Stelle, Jona? Ja, also, ne, das ist natürlich genau die Frage, die einem gerade permanent gestellt wird und die auch quer durch unsere Instagram-Kommentare und sowas sich durchzieht. Ich glaube, es ist total hilfreich, das nicht so abstrakt stehen zu lassen, sondern mal konkret durchzuspielen, was eigentlich passieren würde. So Best-Case-Szenario, mhm. ne? Wenn die Linkspartei jetzt von vielen gewählt wird, in den Bundestag kommt und so weiter. Was ist dann eigentlich noch dran an dieser Logik des kleineren Übels? Ich mache mal einen ersten Punkt, ne? Und ich will jetzt nochmal konkret veranschaulichen, warum das kleinere Übel eben das größere nicht verhindert. Linke Parteien, die, wenn sie einmal in die Regierung gekommen sind, haben sich historisch immer wieder als Brücke erwiesen hin zur nächsten, noch rechteren, noch reaktionäreren Regierung. Ja. Warum ist es so? Das ist kein Zufall, das liegt in der Logik der Sache, weil die sogenannten Linken, also die reformistischen Linken, ja mit falschen Versprechungen und Illusionen in den Wahlkampf gehen. Das haben wir ja gerade durchexerziert, ne? Und das führt zwangsläufig zu einer Pendelbewegung nach rechts. Die versprechen den Leuten Sachen, die sie da nicht halten können, dann gehen sie in die Regierung und die Leute werden davon enttäuscht, weil nichts davon ernsthaft umgesetzt wird in der Regel. Und genau dieser Effekt, also oder genau für diesen Effekt ist die AfD eigentlich auch ein großartiges Beispiel. Woher kommt denn die Wählerbasis der AfD? Das sind ja nicht Leute, die einfach als Rassisten auf die Welt gekommen sind oder so, sondern die AfD wird gerade von großen Teilen der Arbeiterklasse gewählt, insbesondere in Ostdeutschland. Die wählen die AfD gegen ihre eigenen Klasseninteressen, aber aus Gründen. Das ist ganz häufig, hat es damit zu tun, dass es genau die Leute sind, die zum Beispiel früher traditionell die SPD gewählt haben und die wirklich geglaubt haben, dass die Sozialdemokratie ihre Interessen vertritt. Und was haben sie dann von der Sozialdemokratie an der Macht bekommen? Hartz IV, Leiharbeit und einen der größten Niedriglohnsektoren Europas. Von den ganzen Kriegen und sowas mal ganz zu schweigen. Und heute sind es eben teilweise auch diejenigen, die dann ihre Hoffnungen auf die Linkspartei gesetzt haben und die genauso enttäuscht wurden. Zum Beispiel, weil sie in Thüringen erlebt haben, was es bedeutet, wenn diese Partei an der Macht ist. Also diese Wählerbasis der AfD ist nicht vom Himmel gefallen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass diese linken Versprechungen eben notwendigerweise im Kapitalismus enttäuscht werden. Naja, und gerade in Ostdeutschland, das hast du ja als Beispiel gerade auch schon angeführt, gab es so eine Pendelbewegung auch schon mal in einer anderen Welle, nämlich als die Linkspartei noch PDS hieß. Ne? Es ist also offensichtlich kein Zufall, dass bei jeder Nachwahlbefragung so viele AfD-Wähler angeben, vor allem eben aus Enttäuschung über die anderen Parteien oder um denen eins auszuwischen, in Anführungszeichen, dass die deshalb rechts gewählt haben. Es kann wirklich niemand ernsthaft glauben, dass bei der nächsten Regierungsbeteiligung der Linken irgendwas grundsätzlich anders laufen würde. Aber du hast noch einen weiteren Punkt, nehme ich an, Jona. Ja, genau. Also mein zweiter Punkt wäre, dass die Linkspartei einfach ohne SPD und die Grünen überhaupt nicht gedacht werden kann. Ne, das sind genau die Parteien, mit denen sie immer wieder kooperiert und gemeinsam regiert hat. Und das würden sie auch auf Bundesebene, ne, da sind sie bisher nie zum Zug gekommen, aber das würden sie auch auf Bundesebene ohne jeden Zweifel tun, wenn sie die Gelegenheit hätten. Mhm. Das heißt also, ob einem das gefällt oder nicht, mit der Linkspartei wählt man nicht nur die Linkspartei, sondern letzten Endes Rot-Rot-Grün, wenn die Kräfteverhältnisse dafür reichen. Und das größte Hindernis für Rot-Rot-Grün, also eine Koalition aus SPD, Linkspartei und den Grünen, waren immer bisher die außenpolitischen Positionen der Linkspartei, ne? Also ihre Positionen gegen Waffenlieferungen und Bundeswehreinsätze. Mhm. Diese außenpolitischen Positionen, die würde die Linkspartei aufgeben müssen, aber dass sie das auch tun würde, ist mittlerweile dermaßen offensichtlich, ne? Also weil die Positionen sind sowieso schon dermaßen aufgeweicht in der Linkspartei und sie hat auch seit Jahren sozusagen immer wieder deutlich gemacht, dass das für sie Positionen sind, die einfach fallen werden, wenn es drauf ankommt. Das hat man zum Beispiel gesehen am Abstimmungsverhalten von Carola Rackete im EU-Parlament, ne? Also die sich da ganz klar auch für Waffenlieferungen ausgesprochen hat, aber zum Beispiel auch an der Aufweichung dieser Scheinforderung. Ja, die Linkspartei war früher offiziell für den Austritt aus der NATO, eine einigermaßen realistische Forderung, wenn man überlegt, man kann an die Macht kommen und so weiter und so fort. Und heute ist sie nur noch für die Auflösung der NATO. Das klingt irgendwie radikaler, aber ist in Wirklichkeit total zahnlos, weil das einfach nicht passieren wird. Mhm. Ja. Genau, das heißt, wenn man die Linkspartei wählt, dann wählt man eine Partei, die sich nach außen als Antikriegspartei gibt, aber die am Krieg mitwirken würde, zweifellos. Genau. Übrigens genauso wie ihre internationalen Schwesterparteien, so wie zum Beispiel Podemos in Spanien, die ja dort Teil der Regierung sind und sich in dieser Funktion auch sozusagen in den Ukraine-Krieg involviert haben, anstatt da eine konsequente Opposition zu sein. Oder anderes wichtiges Beispiel, Syriza in Griechenland, die von der Linkspartei damals ja enthusiastisch gefeiert wurden. Varoufakis war damals der und Tsipras waren damals die Shooting Stars der Linken. Mhm. Und die sich schließlich nicht nur als Handlanger der Troika damals in der Krise in Griechenland, sondern letzten Endes auch der NATO betätigt haben. Also wen es interessiert, die Liste ist lang und die KKOE hat die sehr gut dokumentiert. Das kann man auf deren Webseite nachlesen. Ja, genau. Die KKOE ist die Kommunistische Partei Griechenlands. Jona, als du gerade Carola Rakete erwähnt hast, ist mir in den Sinn gekommen, dass ich in dieser und jener Kommentarspalte schon mal von Carola Mittelstreckenrakete gelesen habe im Zuge ihrer jüngeren politischen Entwicklung. Ja, ist ja auch passend. Ich würde mal den nächsten Punkt machen. Und zwar zur, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch gar nicht mehr in Anführungszeichen, zur AfD-Hysterie. Ich würde schon sagen, dass man der ein Stück weit entgegenwirken muss. Nicht in dem Sinne, dass die AfD irgendwie cool oder ungefährlich sei oder so. Aber mit dieser Hysterie macht die Linke ja gerade einfach massiv Wahlkampf. Und man muss sich fragen in diesem ganzen Kontext, um welche Minderheitenrechte es denn da eigentlich gerade geht. Also ein bisschen flapsig gesagt, dass die AfD jetzt Homosexualität verbieten würde, das steht auf keinem Zettel. Also auch nichts ansatzweise irgendwas in ihrem Programm. Und die haben ja mit Alice Weidel sogar eine lesbische Spitzenkandidatin. Es geht dabei also in allererster Linie um die Rechte von Migranten mit unklarem Aufenthaltsstatus. Und der Punkt, den man sich klar machen muss, ist doch, dass deren Rechte von allen anderen Parteien genauso angegriffen werden. Die reiten alle auf der Ausländer-Rauswelle. Gut, die Linkspartei zwar momentan nicht, aber die hat in den Landesregierungen auch mit abgeschoben und würde es als Teil einer Bundesregierung meines Erachtens auch tun. Also abgesehen davon, dass das eine absurde liberale Verkürzung ist, so zu tun, als wären Abschiebungen gerade das einzige große Verbrechen des deutschen Staates und nicht seine Kriegspolitik, die die Flüchtlinge ja auch erst produziert und die deswegen da auch wirklich an erster Stelle genannt werden muss. So ähnlich könnte man jetzt natürlich auch andere Bereiche der Politik durchgehen, ne? Also mehr Repression versprechen die anderen Parteien auch, setzen sie ja auch die ganze Zeit durch. Kürzungen im Sozialstaat gibt es die ganze Zeit mit den anderen auch und wird es weitergeben und so weiter und so fort. Deswegen muss man in diesem Sinne das so stark auf die AfD zu beziehen, das schon wirklich als Panikmache bezeichnen. Also ja, dass der Faschismus direkt vor der Tür stehen würde und man jetzt mehr oder weniger einfach alle politischen Ideale über Bord werfen muss, um in einer breiten Front aller angeblichen Demokraten aufgehen zu können. Das ist jedenfalls sehr schädlich und verschleiert, dass die Faschisierung eben nicht durch die AfD allein vorangetrieben wird, sondern durch das kapitalistische System selbst und durch alle mit ihm verbundenen Parteien. Am Ende muss man aber vor allem auch diese Logik kritisieren, die glaubt, dass es möglich wäre, als Kommunist taktisch den Klassenfeind zu wählen und dann am nächsten Tag ganz normal seine revolutionäre Politik weiterzumachen. Und das ist der vierte Punkt, auf den wir hier eingehen wollen. Denn das ist eben nicht möglich. Die Haltung zum bürgerlichen Staat drückt sich auch in den Wahlen aus. Das ist ja sogar nicht mal ein unwichtiges Feld, wo sich das ausdrückt, da für die Bewusstseinsentwicklung der Massen diese Wahlperiode, das hatten wir auch schon in der ersten Folge unseres Podcasts, durchaus wichtig ist. Ne? Das sind sehr politische Zeiten. Sich für die Logik des kleineren Übels bei den Wahlen zu öffnen, bedeutet immer, die Tür zum Opportunismus aufzustoßen, und zwar ziemlich weit. Ja, genau. Deswegen kann man davor auch eigentlich nicht genug warnen. Natürlich ist es nicht so, dass es unmöglich wäre, solche Fehler, wenn man sie einmal gemacht hat, auch wieder zu korrigieren. Aber dazu muss man sie dann halt auch gründlich kritisieren und aufarbeiten. Und besser ist es halt, diese Fehler gar nicht erst zu machen. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist, wie sich die KKOE verhalten hat, als die Krise sozusagen in Griechenland auf ihrem Höhepunkt war und viele Linke in Deutschland gesagt haben, die KKOE sei sektiererisch, dass sie jetzt nicht eine gemeinsame Regierung mit Syriza bildet. Ich würde sagen, das war die absolut richtige Entscheidung. Mhm. Und das merkt man heute auch, ne, dass die KKOE hätte einfach ihr Standing in Griechenland verloren und wäre wahrscheinlich in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt, wenn sie das damals gemacht hätte. Klar. Und sich zur Komplizin des Troika-Regimes gemacht hätte. Ja, das bringt mich ehrlich gesagt nochmal zurück zu diesem Punkt von Fabian Lehr, auf den wir uns jetzt schon ein paar Mal bezogen haben. Ich will ihm jetzt auch keine falschen Positionen in den Mund legen. Hört euch den Podcast selber an, wenn es euch interessiert. Aber er argumentiert schon so in die Richtung, dass es wichtig wäre, die Linkspartei als linke Opposition im Bundestag zu halten. Wie gesagt, Opposition im großen Anführungszeichen, weil was ist so eine Opposition wert, wenn sie sofort bereit wäre, in eine rot-rot-grüne Regierung einzutreten? Aber sei es drum. Aber sein Argument ist, dass es wichtig ist, diese Partei im Bundestag zu haben, dass die Leute überhaupt irgendeine linke Kraft haben, an der sie sich orientieren können, weil, und so verstehe ich sein Argument schon, die Politisierung der meisten Leute eben so verläuft, dass man sich erstmal mit linksreformistischen Positionen beschäftigt und erst durch die Enttäuschung mit diesen Positionen durch muss, um dann vielleicht Kommunist oder Kommunistin zu werden. Mhm. Und ich würde dem halt entgegenhalten, naja, aber also wie soll man denn zum Kommunismus kommen, wenn es nicht Leute gibt, die von vornherein konsequent diese Position vertreten? Und ich glaube, gerade in der Situation, in der wir heute sind, ist das unsere wichtige Aufgabe. Voll, auf jeden Fall. Und also wir haben gerade schon über die Nachwahlbefragungen geredet, ne? Warum sollte es nicht jeden anderen Sozialdemokraten treffen, in Enttäuschung dann nach rechts zu gehen? Auf welcher Grundlage sollen die Leute denn dann sich zu Kommunisten entwickeln? Ich würde als letztes gern nochmal auf einen Punkt eingehen, der an diese Hauptsache irgendeine Oppositionfrage anschließt und auch ein paar Sachen aus unserer Kritik an der Sozialdemokratie und dem Reformismus der Linkspartei zusammenbringt. Es gibt aktuell in der Debatte und eben auch an den Wahlurnen Leute, denen der Charakter der Sozialdemokratie recht klar zu sein scheint. Also die sagen dann, die würden die Linkspartei auch nicht wählen, wenn sie Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung hätte, eben wegen des objektiven Charakters der Sozialdemokratie. Aber, wie Fabian Leers auch sagt, man brauche jetzt halt eine linke Stimme. Ich würde sagen, da spielt auch eben seine Vorstellung von Bewusstseinsbildung eine Rolle drin. Und das stößt ja durchaus auf eine reale Problematik, ne? Also wie soll jemand Kommunist werden, wenn weit und breit keine Kommunisten zu sehen sind? Und auch auf uns selbst, ne, wie viele von uns haben sich erst mit der Zeit in Anführungszeichen radikalisiert und sind den Schritt raus aus dem Reformismus gegangen und haben sich für einen revolutionären Weg entschieden. Aber das, was man mit so einer jetzt eine linke Stimme-Vorstellung an der Wahlurne befeuert, ist einfach, dass die Sozialdemokratie weiter die Stimmen der Arbeiterklasse fischen kann. Denn als Opposition muss sie ja quasi nichts anderes machen als Absichtserklärung. Und damit gewinnt sie potenziell an Stärke, ne? Und wenn sie diese Stärke gewinnt, schaukelt sich dieses Illusionsgame potenziell bis in ihre Regierungsfähigkeit hoch. Also mit allen Auswirkungen, die wir bisher genannt haben, Illusion, Einbindung ins System, Befriedung von Kämpfen, im schlimmsten Fall ihre Niederschlagung und so weiter. Deswegen ist mein Appell an die Leute, die jetzt genau so argumentieren würden im Angesicht dieser Bundestagswahl, genau diese Ergebnisse sozialdemokratischer Politik bereitet ihr gerade mit eurer opportunistischen Stimmabgabe einfach vor. Das Ergebnis, ob ihr es wollt oder nicht, sozialdemokratische Politik ist im Kern die Geburtshelferin der Rechtsentwicklung an der Wahlurne. Eben weil sie illusorische Versprechen macht, die sie noch nie halten konnte. Und es ist völlig klar, natürlich wird niemand spontan und ohne Anknüpfungspunkte Kommunist, genauso wenig wie er übrigens Sozialdemokrat wird. Aber letztendlich begibt man sich damit in eine defensive und abwartende Haltung, wenn man das so denkt, und jetzt taktisch die Linkspartei wählt, weil sie ja nur Opposition sei und überlässt das Feld immer weiter dem Klassenfeind. Und ehrlich gesagt, konsequenterweise müssten diese Leute weiterhin die Linkspartei wählen, selbst mit Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung, nämlich falls es zu diesem Zeitpunkt nach wie vor keine in den Augen dieser Wähler wählbare kommunistische Partei gibt. Oder auch, wenn so eine kommunistische Partei ausreichend stark ist, aber wegen ihrer Stärke kriminalisiert wird und nicht zu Wahlen antreten kann. Was will ich damit sagen? Ihr könnt nicht an der Wahl ohne Sozialdemokraten sein und im Alltag Kommunisten. Also baut mit uns die kommunistische Partei auf, wenn ihr nicht nur eine formale Opposition, die ab und zu Widerworte gibt, haben wollt, sondern eben eine reale Opposition. In erster Linie in den Betrieben, in den Wohnvierteln, auf der Straße, aber eben auch in der Öffentlichkeit und im Parlament. Jetzt habe ich mich in Rage geredet, Jona. Lass uns mal ein Fazit ziehen und zum Schluss kommen. Ja, gern. Lass machen. Also um nochmal zusammenzufassen. Wir haben festgehalten, dass aus unserer Sicht keine der Parteien, die zur Wahl antreten für Kommunisten, wählbar ist und wie hoffentlich bei euch durch unser Gespräch auch irgendwie hängen geblieben ist, auch nicht die vermeintlich revolutionären oder linken Kräfte auf den Wahlzetteln. Und schon mal gleich gar nicht die Linkspartei. Als kommunistische Partei ist unsere Orientierung für den 23. Februar ungültig zu wählen. Natürlich sind wir bereit, als Kommunisten den legalen Rahmen, den uns der bürgerliche Staat gibt, zu nutzen. Deshalb streben wir auch an, eines Tages selbst auf dem Wahlzettel zu stehen. Aber klar ist, dass das niemals ausreichen wird im Kampf um den Sozialismus. Der bürgerliche Wahlzirkus ist für uns ein taktisches Mittel. Und wie wir es nutzen werden, haben wir in der ersten Episode unseres Podcasts skizziert. Aber vielleicht, Genosse, sag doch trotzdem noch mal ein paar Worte dazu. Wenn wir jetzt in der Lage wären, zur Bundestagswahl anzutreten, wie müssten Kommunisten Wahlkampf machen? Ja, ich kann dazu, glaube ich, nur so ein paar spontane Takes sagen, weil wir sind dieses Mal nicht angetreten. Das heißt, wir haben das jetzt auch nicht irgendwie in der Partei breit diskutiert und irgendwie eine Beschlusslage dazu. Dann sag, was du dir vorstellst. Ja, mein erster Take wäre, glaube ich, dass Kommunisten im Wahlkampf grundsätzlich keine Versprechen machen sollten. Außer zwei Ausnahmen. Das Versprechen, dass sie in jeder Situation im Klassenkampf an der Seite der Arbeiterklasse stehen werden. Und zweitens, dass sie in keine bürgerliche Regierung eintreten werden. Ich glaube, mehr sollten Kommunisten im Wahlkampf nicht versprechen, weil man im Kapitalismus nicht mehr versprechen kann. Also jede Versprechung nach so und so viel Prozent mehr Mindestlohn und so weiter und so fort. Natürlich muss man dafür kämpfen. Natürlich sind es Forderungen, die wir in Kämpfen aufstellen, aber niemals Versprechungen. Weil solche Versprechungen kann es im Kapitalismus nicht geben. Jede Errungenschaft der Arbeiterklasse kann mit der nächsten Krise, mit dem nächsten Krieg weggefegt werden. Und dafür müssen wir ein Bewusstsein schärfen. Nicht die Leute in dieser falschen Sicherheit hegen, dass sie nur irgendwie links wählen müssen und dann ist die Sache schon geritzt. Das wäre aus meiner Sicht, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Und dann muss man natürlich den Wahlkampf so führen, dass er nicht einfach dieser übliche Wahlzirkus ist, sondern dass er verbunden ist mit den realen Kämpfen der Arbeiterklasse. Ne? Nicht unbedingt in irgendwelchen Talkshows abhängen, sondern mit den Leuten auf der Straße, wo gekämpft wird, wo gestreikt wird, wo gerade eine Tarifrunde läuft und so weiter. Das wäre, glaube ich, mein wichtigster Take dazu. Ich glaube, es ist nochmal sehr deutlich geworden, was entscheidend sein wird, nämlich, dass uns in der jetzigen historischen Situation der Wiederaufbau der revolutionären Arbeiterbewegung gelingt. Denn an der Wahlurne können wir einfach nicht viel entscheiden und schon gar nicht, was davon Realität wird. Für den Aufbau einer klassenbewussten und klassenkämpferischen Alternative brauchen wir auf jeden Fall jeden Kopf, jede Hand und alle eure Erfahrungen. Also schreckt nicht davor zurück und meldet euch bei uns. Organisiert euch mit uns und bringt euch in den Aufbau der Kommunistischen Partei ein. Ja, Natalia, cool, dass wir das zusammen machen konnten. Mir hat es großen Spaß gemacht, auch wenn es teilweise schon harte Themen sind und ein ziemlicher Ritt war. Ich fand es trotzdem großartig. Ich auch, ey. Ich habe das, glaube ich, auch so noch nie vorher gemacht und das hat mir mega Bock gemacht. Ich hoffe, wir machen das auf jeden Fall bald nochmal zusammen. Safe. Bis dann. Tschüssi. Klassenkampf und Wissenschaft. Der Podcast.